Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute bei der 95. Sendung, ja noch 5 Sendungen bis zur 100, wieder einen Gast und zwar den Sven Thomsen. Hallo Sven, grüße dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt mal, den Podcast, den ich zwischendurch nur höre, tatsächlich jetzt mal mitgestalten zu können. Das ist schön, wenn Hörer zu Mitmachern werden, das freut mich am allermeisten. Das ist, glaube ich, die wichtigste Conversion Rate, die man haben kann. Das stimmt. Aber du hörst ja den Podcast nicht nur, weil er cool ist, sondern weil du natürlich in dem Bereich auch arbeitest. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Genau, man kann fast von dienstlichem Interesse ausgehen. Ja, mein Name ist Sven Thomsen. Hauptberuflich bin ich CIO des Landes Schleswig-Holstein, bin dort verantwortlich für die IT und Digitalisierung der Landesverwaltung. Mach das jetzt schon über 8 Jahre und in der Rolle tatsächlich sowohl klassische IT-Leiter, aber eben auch Ansprechpartner für Privatwirtschaft, Kommunen, organisierte Zivilgesellschaft in allen Fragen der IT und der Digitalisierung für das Land Schleswig-Holstein. Okay, das war quasi schon die Erklärung, was ein CIO ist, oder ist das speziell jetzt in Schleswig-Holstein so gestrickt? Ja, man kann CIO ja auch tatsächlich so als klassische IT-Leitung durchführen. Jetzt in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich ein bisschen weiter gemacht, dass man eben tatsächlich auch Ansprechpartner für Externe ist. Also nicht einfach nur dafür sorgt, dass die IT im Land läuft, sondern eben auch in den Prozessen unterwegs ist, die drumherum laufen, also tatsächlich in Barcamps auftaucht, in den mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, den gemeinnützigen Organisationen tatsächlich auch Kontakt hält. Das geht ein bisschen über das hinaus, was normalerweise ja so ein interner IT-Leiter macht. Ah, okay, sehr schön. Aber du bist hier, ich habe dich eingeladen, weil ihr in Schleswig-Holstein was ziemlich Cooles gemacht habt. Und zwar, ihr habt euren Landrat, nicht euren Landrat, haha, euren Landtag habt ihr dazu gebracht, eine Open-Source-Strategie zu verabschieden? Ja, wobei dazu gebracht, also wir verfolgen ja schon etwas länger das Ziel, mehr Open-Source einzusetzen. Und mit der jetzigen Landesregierung ist es dann tatsächlich auch politisch geworden, weil es eben auch in dem Koalitionsvertrag der Landesregierung drinsteht, dass wir das mehr machen wollen. Und so kam im Prinzip das, was wir schon tun, relativ gut mit dem zusammen, was jetzt ein politischer Impuls war. Und so hat der Landtag einstimmig tatsächlich beschlossen, dass wir unsere Open-Source-Bemühungen fortführen sollen, aber tatsächlich auch deutlich intensivieren sollen. Das heißt, immer dann, wenn wir etwas Neues tun oder wo wir eine wesentliche Änderung herbeiführen, soll es dann Open Source sein und wir sollten tatsächlich dann auch noch mehrfach berichten, wie wir eigentlich dazu kommen, wirklich im Grundsatz und eigentlich auch fast ausschließlich auf Open Source Software zu setzen. Das ist ein erfreulicher Schritt, geht auch in das, was ich gern unterstütze, Public Money, Public Code. Aber fangen wir doch einfach mal von vorne an. Open Source brauchen wir, glaube ich, hier im Podcast nicht nochmal erklären. Da haben wir schon länglich getan. Was heißt das ganz konkret bei euch in Schleswig-Holstein? Wo setzt ihr Open Source ein und vor allen Dingen, wie setzt ihr Open Source ein? Also es hat sehr früh eigentlich angefangen mit dem klassischen Rechenzentrumsbereich, also klassischer Backend-Bereich. Datenbanksysteme, Application Server, Betriebssysteme. Das also, was man so als Brot- und Butter-Einsatzbereich im Open Source auch aus der Privatwirtschaft kennt, ist natürlich auch etwas, was in Schleswig-Holstein auch verwendet wurde. Das läuft schon sehr, sehr lange und hängt tatsächlich mit auch Lizenzverhandlungen zusammen, die wir mit den großen Datenbankherstellern hatten, wo wir immer rein zufällig immer diejenigen waren, wo es teurer wurde. Für alle anderen Kunden, zumindest wurde uns das versichert, wird es günstiger. Aber nur bei uns, aufgrund der besonderen Situation, mussten wir mehr bezahlen. Und wir haben irgendwann angefangen, uns mal anzuschauen, was nutzen wir eigentlich von den kommerziellen Datenbanksystemen und eben bei vielen Anwendungen war damals schon Open Source ausreichend. Inzwischen kann man ja tatsächlich auch davon ausgehen, dass man wirklich mit den klassischen Kandidaten, also MariaDB, Postgres, also 90-95% aller Anwendungsfälle auch abdecken kann. Und so hat sich das bei uns tatsächlich auch entwickelt. Das heißt, das war so der erste Einstiegspunkt für Open Source Anwendungen und Open Source Betriebssystem, also Linux als Serverbetriebssystem, läuft auch schon sehr, sehr lange. Das ist das, womit wir tatsächlich angefangen haben. Mhm. Also das ist der Backend-Bereich. Ja, das ist ja relativ niederschwellig. Das macht ja quasi, würde jetzt mal behaupten, fast jedes Rechenzentrum so. Und um diese Software kommst du ja kaum noch rum. Also da ist man ja selten dabei, irgendwas Proprietäres einzukaufen. Zumal die Entwicklungsabteilung der Hersteller, also der Anbieter für unsere Fachsoftware, die wir einsetzen, ja selbst auch mit Open-Source-Software arbeiten. Das heißt, wenn man denen sagt, wir würden das gerne auf Linux und Postgres laufen lassen, sagen sie, ja klar, machen wir auch so. Wir dachten immer, sie wollen das auf einem professionellen, großen Datenbanksystem haben, wo wir sagen, nee, ist gut, wenn wir das mit Open-Source machen. Also von daher, das ist in den seltensten Fällen etwas, wo man Hersteller irgendwie überzeugen muss. Aber ihr seid ja noch weitergegangen. Ihr macht ja nicht nur das, was man nicht sieht in Open Source, sondern ihr geht noch einen ganzen Schritt weiter. Genau, und das ist etwas, da kommt tatsächlich jetzt die Beschlusslage des Landtags auch mit dabei, weil wir jetzt einfach quasi am Ende eines Innovationszyklus sind, was das Desktop-Computing angeht, also Arbeitsplatzrechner und die entsprechende darauf installierte Software. Wir sind also sowieso dabei, dass wir uns jetzt überlegen müssen, was ist denn jetzt unser nächstes Betriebssystem, mit dem wir arbeiten? Und wir uns auch überlegen müssen, wie machen wir eigentlich diese, naja, arbeitsplatznahen Dienste wie Mail, Kalender, Adressbücher, Zusammenarbeitsbereiche, Speicherbereiche, bis hin zum Thema, kann ich nachher vielleicht noch was zu erzählen, auch Telefonie, wo wir jetzt einfach eine technische Innovation durchführen müssen. Und diese technische Innovation ist jetzt mit dem Landkreisbeschluss synchronisiert, machen wir auf Open-Source-Basis. Und wir haben dann uns überlegt, wie baut man heute Arbeitsplatzdienste? Natürlich nicht mehr allein auf Basis von Fat-Client-Software, sondern wir machen das, was, naja, Großteil der Industrie auch tut. Wir versuchen halt einen nicht Cloud-Arbeitsplatz, aber einen auf Cloud-Technik basierenden, webbasierten Arbeitsplatz aufzubauen und darauf zukünftig auch die Verwaltung zu produzieren. Okay, das heißt, es ist alles im Browser bedienbar? Also quasi der komplette Desktop ist im Browser vorhanden? Das ist das Zielbild, wobei man sich natürlich dann ja auch vom Desktop so ein bisschen löst. Ne? Also es ist nicht mehr so die klassische Arbeitsoberfläche, die man heute noch auf den PCs hat. Das gibt es natürlich weiter, wenn jemand einen PC verwendet. Aber die Verwaltung, also die öffentliche Verwaltung, findet dann im Browser statt mit Dateien, E-Mails, Kalenderdaten und tatsächlich auch unserem elektronischen Aktensystem, was im Browser läuft. Also da gehen wir jetzt dazu über, dass wir versuchen, das, was wir bei den Fachverfahren sowieso schon seit Jahren tun, nämlich die Schnittstelle ist der Browser, jetzt auch quasi die Desktop-Services über den Browser zu produzieren. Fachverfahren, da hast du mir gerade ein gutes Stichwort gegeben. Ist ja noch nicht jedes Fachverfahren so weit, dass es quasi eine Web-Anwendung oder eine Browser-Anwendung ist. Wie macht ihr das mit den Fachverfahren, die noch nicht dahin ausgebaut sind? Wie laufen die? Also primär versuchen wir diese Verfahren natürlich auch auf moderne Webtechniken umzustellen. Das geht aber, wie du es eben gesagt hast, jetzt nicht mit jedem Hersteller, das geht auch nicht mit jedem Verfahren. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir da mit Desktop-Virtualisierung oder mit Terminal-Services arbeiten. Das heißt, da machen wir im Prinzip die Übertragung der grafischen Oberfläche auf den Client, aber versuchen auf den Clients tatsächlich auch keine Softwarekomponenten mehr zu installieren. Also da gehen wir dann ins klassische, naja, VDI-Terminal-Service-Geschäft. Mhm. Dann braucht ihr ja quasi nur noch ganz dünne Clients. Da schließt sich natürlich für mich gleich die Frage an, diese Clients sind ja Hardware. Macht ihr auch Hardware in Open Source? Noch nicht. Jetzt bei den Standard-Hardware-Komponenten, die wir so an die Nutzerinnen und Nutzer ausgeben, sind wir weiterhin ganz klassisch in großen Rahmenverträgen mit den großen 4 oder 5 Herstellern, die man sich so vorstellen kann. Und die liefern uns halt die Hardware an. Wir haben jetzt schon in den jetzigen Rahmenverträgen mit drin, dass wir tatsächlich auch für noch nicht alle Modelle, aber für ausgewählte Modelle auch die Treiber für Open-Source-Betriebssysteme haben möchten. Aber es ist noch nicht Open Hardware oder eben tatsächlich komplett, wie soll man sagen, blobfreie, also binärtreiberfreie Hardware. So weit sind wir da noch nicht. Das ist erst mit dem nächsten Ausschreibungszyklus dann dran. Und wie kommt denn diese ganze Umstellerei beziehungsweise die neue Oberfläche bei den Usern an? Das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht abschließend sagen, weil wir einen Migrationspfad haben, der eine schrittweise Einführung vorsieht. Also wir werden das auf keinen Fall mit einer Big Bang Migration machen, sondern das, was wir tun, ist, dass wir jetzt beginnen, A, einzelne Komponenten der täglichen Arbeit tatsächlich durch Open Source auszutauschen. Ich mache es mal im einfachen Beispiel fest. Wir haben für so Projekte oder Teams, die ressortübergreifend unterwegs sind, also jetzt nicht in einer Abteilung, in einem Referat unterwegs sind, unabhängige Dateiablagen. Da können die ihre Teamarbeit drauf ablegen. Und das da bestehende proprietäre System, das lösen wir jetzt schlicht und einfach durch unseren Webarbeitsplatz ab. Das heißt, diejenigen, die schon auf Zusammenarbeit jenseits ihres Bereichs angewiesen sind und dafür eine dritte Infrastruktur verwenden, denen geben wir schon diese neue Zusammenarbeitsinfrastruktur, den Arbeitsplatz im Browser. Das heißt, damit lösen wir im Prinzip das ab, was man manchmal mit SharePoint oder mit anderen proprietären Produkten realisiert. Und dasselbe machen wir ja tatsächlich auch jetzt mit solchen übergreifenden Teamkalendern und tatsächlich ja auch schon mit Videokonferenzsystemen. Das heißt, da führen wir Open Source jetzt, ich habe eben gesagt, komponentenweise, wahrscheinlich ist es eher so funktionsblockweise entsprechend ein. Was wir zusätzlich machen, das läuft jetzt gerade in meiner Abteilung, ist, dass wir die Arbeitsplätze, die noch auf Windows basiert sind, aber schon mal komplett mit LibreOffice ausstatten und quasi auch das Default-Arbeitsmodell auf LibreOffice umstellen. Das heißt, wir fangen da auch schon an, vorzubereiten, dass man mit Open-Source-Dateiformaten, auch offenen Dateiformaten auch unterwegs ist und eine Open-Source-Suite benutzt, um diese Dateiformate zu editieren. Das heißt, da rollen wir ganz normal LibreOffice aus und haben das tatsächlich auch an unsere Fachverfahren schon angebunden. Das ist das, was wir tun. Also es ist nie tatsächlich dieser Big Bang, und jetzt müsst ihr aber alle sofort, sondern es ist eine schrittweise Einführung. Und natürlich kommt auch immer die Frage, wann haben wir dann Linux auf dem Arbeitsplatz? Auch das werden wir genauso schrittweise machen, dass wir halt tatsächlich sagen, ja, das kann man dann irgendwann innerhalb des nächsten Jahres tatsächlich auch quasi testweise nutzen oder tatsächlich auch schon produktiv nutzen. Aber es ist nie so, dass wir das tatsächlich gleich für alle und dann gleich in 27 verschiedenen Varianten umstellen, sondern da, wo es aktuell sinnvoll ist, bauen wir es Stück für Stück weiter aus. Ja, irgendwann ist es ja auch egal, was das Betriebssystem drunter ist. Wenn alles im Browser läuft, beziehungsweise alles sowieso in Open Source ist, ist es ja wurscht, ob es ein Windows oder ein Linux ist. Richtig, und egal was man macht, man hat ja trotzdem eine Migration. Selbst wenn man jetzt mal, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Windows, der Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 ist zwar jetzt nicht so dramatisch wie bei vorherigen Wechseln, aber es ist trotzdem ja was Neues und man muss trotzdem die Kolleginnen und Kollegen darauf vorbereiten. Man hat echt viel Aufwand bei der Migration. Und das ist natürlich der richtige Zeitpunkt, um dann eben einzuschreiten und zu sagen, übrigens, wir haben eine alternative Shell, die sieht auch total super aus, kann man gut mitarbeiten und gar nicht in den Vordergrund stellen, dass da tatsächlich jetzt ein Linux drunter ist, aber dass man abschließend einfach sagt, und so sieht übrigens auch ein Verwaltungsarbeitsplatz aus, den kannst du auch haben. Ja, muss man den Umstieg von Windows 10 auf 11 machen? Nee, also aus unserer Sicht erstmal nicht. Also jetzt mal auch ganz platt formuliert, wir verlieren eine ganze Hardware-Generation dadurch, wenn wir tatsächlich jetzt auf Windows 11 gehen, weil wir haben so einen Innovationszyklus von 4 bis 6 Jahren, wo wir die Hardware austauschen, und die Geräte, die jetzt am Ende des Zyklus sind, die sind zum größten Teil bisher zumindest, ich glaube, dass Microsoft da auch noch nachsteuern wird, momentan noch nicht Windows 11 tauglich. Also von daher, ich kann da gar nicht migrieren. Aber mit Linux beispielsweise oder einem anderen Betriebssystem, es muss ja nicht unbedingt Linux sein, kann ich eventuell noch länger laufen. Deswegen, die Frage stellt sich für uns gerade nicht. Ja, das definitiv. Also ich habe hier bei mir in meinem Arbeitszimmer noch einige 10, 15 Jahre alte Laptops liegen, die alle mit Linux laufen, und die laufen wunderbar. An Windows kriegen die schon lange nicht mehr. Genau. Ist natürlich für die öffentliche Verwaltung auch ein hervorragendes Einsparpotenzial, weil ich brauche nicht mehr so dicke Maschinen. Gerade wenn ich auch auf das Thema webbasiert oder browserbasierte Arbeitsoberflächen umstelle, dann reicht mir wirklich ein ganz dünnes, wie hat man früher schon mal gesagt, Thin Client, was sich nicht so wirklich durchgesetzt hat. Dann kann man wieder auf Thin Clients umstellen und virtuell arbeiten. Ja, wobei man tatsächlich auch sehen muss, jetzt gerade in der jetzigen Situation, heute ist wieder der erste Tag in Schleswig-Holstein, wo wir Covid-19-bedingt wieder sehr, sehr viele Leute ins Homeoffice schicken. Das hat für uns jetzt den Schrecken auch dadurch verloren, dadurch, dass wir einen Großteil der Leute mit Laptops ausgestattet haben. Nur Laptops nach 5 oder 6 Jahren Verwaltungseinsatz, die sind dann schon echt runtergerockt. Ne? Also die Leute gehen damit trotzdem natürlich sorgsam rum, aber nach 5 oder 6 Jahren sind die Laptops tatsächlich dann auch am Ende ihres Lebens. Also von daher, ich glaube nicht, dass die dauerhaften Einsparungen so hoch sein werden, aber es ist tatsächlich so, dass wir vielleicht eine Hardware-Generation mehr auf jeden Fall unterstützen können. Du hattest vorhin schon gesagt, dass ihr LibreOffice einsetzt. Was setzt ihr noch so ein, gerade aktuell schon? Für das, was ich eben als Funktionsblock-Austausch schon beschrieben habe, setzen wir auf einen Mix aus Open Exchange, Nextcloud, Jitsi und entsprechenden Infrastrukturkomponenten für das Key-Management. Das heißt, wir produzieren da den webbasierten Arbeitsplatz genau auf diesen Komponenten, die, wenn man ein bisschen genauer nachschaut, ja millionenfach auch schon in der Privatindustrie im Einsatz sind. Sei es jetzt bei Kunden großer Internetdienstleister oder tatsächlich auch in der französischen Staatsregierung. Also das ist jetzt nichts Neues, sondern das, was wir jetzt eben tun, ist genau diese Komponenten zu integrieren in unseren Landesstandard. Das heißt, dass ich sie mit dem bestehenden System tatsächlich auch gut verwenden kann. Aber da setzen wir jetzt Neudeutsch Best of Breed im Prinzip einfach nur auf erprobte Systeme, die auf Open-Source-Basis uns dann webbasierten Arbeitsplatz ermöglichen. So eine Umstellung auf Landesebene, das hat ja auch noch tatsächlich dann auch Auswirkungen in Richtung der Ministerien und auch in Richtung Ministerinnen und Minister. Wie gehen die damit um? Weil so ein Minister hat ja gern mal, keine Ahnung, so ein iPhone oder ein MacBook oder ähnliches. Das ist etwas, was uns jetzt gerade so ein bisschen hilft, weil das ändert sich ja nicht. Ich greife da ja mit den integrierten Funktionen des Systems dann auf das von uns bereitgestellte Backend zu. Das heißt, ja, natürlich betreibe ich im Hintergrund einen Open Exchange, aber der Minister, die Ministerin verwendet auf ihrem iPhone ganz normal ihren Mail-Client. Das ist tatsächlich aber noch ein Bereich, wenn man jetzt wirklich mal in den Bereich digitale Souveränität einsteigt oder tatsächlich auch das in Open Source machen will, wo wir tatsächlich auch gemeinsam mit der Community nochmal ran müssen. Also wirklich freie Telefone, freie Smartphones mit wirklich guter Softwareunterstützung. Ich glaube, dass es da nochmal gemeinsamen Entwicklungsbedarf gibt. Nur jetzt für mich, für die Migration, ist es tatsächlich besser, wenn ich auf etwas kompliziertere Anwendungsmechanismen, um beispielsweise ein iPhone anzubinden, verzichten kann und es einfach direkt auf das Open Exchange hängen kann. Für die Kolleginnen und Kollegen ändert sich da eigentlich nichts. Okay. Und macht ihr auch das Device Management quasi in Open Source? Weil das ist ja bei so einer diversen Art oder diversen aufgestellten Hardware Infrastruktur wird man ja nicht an jedes Gerät seine Hand anlegen können und wollen. Für die Geräte, die wir neu einführen, werden wir das tatsächlich auch mit einem Open-Source-Device-Management machen. Jetzt haben wir natürlich noch Bestandssysteme und auch Bestands-Mobile-Device-Management-System, was in 2 oder 3 Jahren neu ausgeschrieben werden muss. Und da werden wir dann versuchen, auf Open-Source zu wechseln, generell. Was wir gerade tun, ist, dass wir uns mal pilothaft anschauen, was man mit Open Source MDM, aber auch generell Open Source Desktop Management System eigentlich so erreichen kann. Also da sind wir ja noch momentan im Bereich Studie und Pilotierung, um uns tatsächlich auch auf die nächste große Ausschreibung auch vorzubereiten. Jetzt hast du schon 2-mal Ausschreibung gesagt, das triggert mich total. Wie schreibt ihr Open Source aus? Ja, das ist ganz witzig. Das war tatsächlich aber auch ein Lernprozess. Eigentlich schreiben wir dann ja nicht mehr das klassische lizenzgebundene Softwaregeschäft aus. Ne? Also wir kaufen nicht so und so viele Lizenzen irgendeiner Software, sondern das, was wir ausschreiben, ist Enterprise Support und entsprechende Unterstützungsleistungen. Wir suchen also Firmen, die uns auf einer bestimmten Open-Source-Software Unterstützung geben können. Und das ist im Prinzip das, was wir auch in Vergabe dann entsprechend analysieren. Wie gut sind die in der Community integriert? Wie gut können die sicherstellen, dass das, was mit uns entwickelt wird, tatsächlich auch in die Community zurückfließt? Wie gut können wir sicherstellen, dass die Kollegen tatsächlich dann auch, was für die Verwaltung ja wichtig ist, auch innerhalb einer gewissen Zeit reagieren können? Und da brauchen wir tatsächlich erfahrene Unternehmen, die das sowas schon mal gemacht haben. Also von daher, wir schreiben in den seltensten Fällen Open Source Software aus, sondern Open Source, also Dienstleistungen für Open Source Software. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um sich genau die Software auszusuchen, die man möchte. Weil normalerweise schreibt man ja macht man eine große Ausschreibung, dann bewerben sich verschiedene Softwarehersteller und dann hat man wieder das Problem, die entsprechende Software auszuwählen. Also ihr habt quasi den Weg, oder ihr könnt jetzt dadurch, dass ihr Open Source macht, den Weg umgedreht gehen. Ihr sucht euch schon die richtige Software aus und sucht euch nur den richtigen Partner dazu, der euch diese Software supportet, weiterentwickelt, euch unterstützt und so weiter. Ja, ist richtig, wobei man eben auch sagen muss, dass es dann mehr Arbeit bei uns ist, ne? Also normalerweise in so einem Vergabeverfahren beschreibt man ja hinreichend abstrakt, aber auch hinreichend genau das, was man eigentlich erreichen will und lässt sich dann ja zeigen, wie man das mit den Lösungen der Hersteller machen würde. Diesen Schritt, den müssen wir jetzt tatsächlich selbst tun. Das heißt, wir müssen den Markt analysieren und wir müssen auch schon eine grobe Vorauswahl treffen, welche Software wir tatsächlich verwenden. Das kann man natürlich auch aktiv gestalten, dass man sagt, wir suchen eine Open-Source-Lösung für und stellt uns mal sowohl die Software als euer Support dafür auch vor. Aber wir haben da tatsächlich jetzt einfach mehr zu tun. Das ist halt etwas, das liegt dann jetzt bei uns, das kann man nicht einfach mehr dem Markt überlassen. Konnte man vorher auch nicht, aber da zumindest war das Gefühl da, dass es so geht. Ja, aber ihr habt jetzt dadurch auch mehr Kontrolle. Ihr wisst, was ihr kriegt und könnt dann im Zweifel, je nachdem, ob ihr zufrieden seid oder nicht, auch den Dienstleister austauschen. Das ist richtig und generell ja ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir beispielsweise jetzt auch anfangen, unsere gesamte klassische Telefonie, also Verwaltung telefoniert immer noch unheimlich gerne, also da steht man noch auf synchrone Kommunikation, das tatsächlich jetzt auch auf Open-Source-Basis aufzubauen. Und genau das, was du eben beschrieben hast, wir haben jetzt mehr die Möglichkeit, tatsächlich A-Komponenten zu mixen, Hersteller zu mixen, Dienstleistungen zu mixen, aber tatsächlich immer auf einer kompletten Open-Source-Basis. Und das ist halt etwas, das ist eine neue Freiheit für die öffentliche Verwaltung, mit der man aber tatsächlich auch erstmal umzugehen lernen muss. Also man muss halt, man hat zwar mehr Möglichkeiten, man muss die Möglichkeiten aber tatsächlich auch bewerten. Ne? Ich kann nicht einfach mehr sagen, baue mir da eine Kiste hin, mit der ich telefonieren möchte, sondern jetzt muss man tatsächlich auf Einzelkomponentenebene auch in die Richtung gehen, dass man sagt, nee, da lieber das, das interagiert besser, das sieht für den Nutzer besser aus, für die Nutzerin besser aus. Da ist tatsächlich ein bisschen mehr Kreativität auf Seiten der öffentlichen Verwaltung gefragt. Apropos Telefonie, das hast du vorhin schon mal angesprochen, da wolltest du noch was zu sagen und jetzt auch noch mal kurz. Telefonie in Open Source, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich kenne die klassischen Hersteller von Telefonanlagen. Gut, es gibt inzwischen auch Open Source Telefonanlagen. Trotzdem habe ich immer noch die Geräte und wenn ich dann noch mit bedenke, dass wir mobiles Arbeiten haben, wie kriegt ihr das alles irgendwie ineinander integriert? Erstens, wenn man mal genauer hinschaut, ist dieser Markt jetzt so seit 5 Jahren deutlich im Umbruch. Also wir kommen ja von diesen klassischen Telefonanlagen. Große, wie soll man sagen, Kühlschrank, große Geräte, die man sich da ins Rechenzentrum stellt. Geschlossene Systeme mit direkter Herstellerbindung, was auch das Systemtelefon dann angeht. Die erste Öffnungsphase, die wir gesehen haben, ist, als man tatsächlich auf Voice-over-IP und offene Standards umgestellt hat, sowohl was die Signalisierung als auch die Sprachdaten anging. Und das, was dann passiert ist, das sieht man dann tatsächlich auch jetzt in den Rechenzentren. Die Hersteller, die klassischen Hersteller, die klassischen Anbieter von Telefonsystemen, gingen dann ja selbst dazu über, dass sie schlicht und einfach nur noch Server ins Rack schieben und darauf eine Software laufen lassen. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, das kann man auch mit Open Source machen. Und wenn man dann genauer recherchiert, findet man eigentlich heraus, dass das auch schon wieder seit 4-5 Jahren passiert ist. Die großen Internetanbieter, natürlich betreiben die keine Systemsoftware eines Herstellers, sondern die machen das auf Open Source Basis. Das kopieren wir jetzt im Prinzip, dieses Vorgehen. Das heißt, wir bauen ein Kernsystem auf Open Source Basis. Wir werden das höchstwahrscheinlich mit Chameleon machen. Und die Telefoniedienste bauen wir dann mit FreePBX und Asterix. Mhm. Und dann ist eine sehr spannende Sache, die sich auch durch Covid-19 ergeben hat. Die wenigsten Leute brauchen eigentlich noch ein Tischtelefon. Was die Leute gern haben möchten, ist, dass sie telefonieren können. Aber wenn sie sowieso die ganze Zeit bei sich im Homeoffice sitzen und vorm Rechner sitzen, dann ist es im Prinzip einfach nur noch das Headset, was man für die Videokonferenz benutzt, möchte man jetzt auch zum Telefonieren benutzen. Das heißt, wir haben innerhalb der letzten 1,5 Jahre einen deutlichen Run auf das Thema Softphone gesehen. Und deswegen ist unsere jetzige Systemkonzeption darauf ausgelegt, dass wir schlicht und einfach sagen, Softphone ist gleichberechtigt und bei den Desk-Phones können wir jetzt im Prinzip den gesamten Markt der standardkonformen Hersteller einfach abfragen und da einfach auch locker ausschreiben, weil uns eigentlich egal ist, welches Telefon oder welcher Hersteller dahinter steckt. Hauptsache er unterstützt eben ein gutes Deployment und tatsächlich auch die normalen offenen Standards. Also von daher, wir haben im Prinzip die Evolution, die im Telefoniemarkt sich jetzt über 8 Jahre so vollzogen hat, die haben wir im Prinzip jetzt einfach relativ schnell bei uns nachgebaut. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die ganzen positiven Seiten gesprochen. Es klingt alles super, das ist alles durchdacht, durchplant, es ist alles auf einem guten Weg. Was sind denn ganz konkret die Herausforderungen, gerade wenn man so eine Infrastruktur von dem Bundesland umstellen will? Also zum einen, hatte ich eben schon gesagt, es stellt deutlich höhere Anforderungen an die Technikkonzeption auf Ebene eines Auftraggebers oder man braucht halt einen sehr, sehr guten Dienstleister, der das für einen umsetzt. Aber auf jeden Fall, man muss da einfach mehr nachdenken, das ist erstmal so. Dafür sind, aber jetzt mal, haben wir Kolleginnen und Kollegen, dafür bin ich auch da, das ist nicht das, was ich primär als Nachteil sehen würde, dass wir mehr nachdenken müssen. Das, was ich als Nachteil sehe, ist, natürlich ist das eine Änderung. Wir ändern eine vertraute Arbeitsplatzumgebung, wir nehmen etwas weg und wir stellen etwas Neues hin. Das heißt, klassisches Change Management, klassischer Wandel, der aber jetzt noch konnotiert mit ist, ich kriege etwas, was anders ist. Ich bekomme etwas hingestellt, was Open Source ist. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Habe ich jetzt funktional eigentlich ein Defizit? Funktioniert das irgendwie anders? Und natürlich, wenn man sich jahrelang beispielsweise Klickpfade in Word, Microsoft Word gemerkt hat, dann ist die Arbeit in LibreOffice tatsächlich ein bisschen anders. Deswegen, das ist nicht Nachteil, aber es ist tatsächlich jetzt der Aufwand, den wir haben, da tatsächlich ein groß angelegtes Change Management in der öffentlichen Verwaltung auch zu machen. Großer Titel, relativ kleiner Titel. Schulen am Arbeitsplatz unterstützen, Kolleginnen und Kollegen zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausbilden. All die Themen, die mit so einem Wandel zu tun haben und das über jetzt 4-5 Jahre lang zu organisieren, ist halt der Nachteil, der sich daraus ergibt, wenn man sich so einer Strategie gibt. Wir haben tatsächlich ein großes Wandelprojekt auch noch nebenbei mit neben den technischen Herausforderungen. Aber ist das so viel unterschiedlich zu einem Austausch eines Fachverfahrens? Also jeder Sachbearbeiter, jede Sachbearbeiterin erlebt mindestens einmal, wenn nicht sogar 2 oder 3 Mal in ihrer Laufbahn, ein Austausch des gewohnten Fachverfahrens. Ist das so viel anders? Ich glaube, im Endeffekt nein. Was, glaube ich, emotional mitschwingt, ist, ich bekomme hier kein Standardfachverfahren, sondern was man eben sieht, ist, ich bekomme etwas, wo jetzt einfach dieses Wort Open Source, wir gehen da ja ganz offen auch mit um, Open Source und digitale Souveränität mitschwingt. Und das geben wir auch mit, dass wir sagen, es ist halt wichtig, dass wir uns jetzt hier auf freie Software setzen und nicht einfach nur, du bekommst dir etwas anderes hingesetzt. Ich glaube, dass man das wirklich gut argumentieren muss und gut verkaufen muss, damit es nicht als Verlustargument läuft, sondern tatsächlich eben als Zugewinnargument, weil wir natürlich auch mehr Funktionen anbieten als vorher, aber eben gleichzeitig eben auch als Verantwortungsargument, die öffentliche Verwaltung muss da auch vorangehen. Das ist, also ich glaube, das ist rein technisch, die Umstellung, das machen wir häufig und das kriegen wir auch hin, aber die Emotionalität dahinter ist eine andere. Ja, vielleicht liegt es auch an dem Ruf oder an dem vermeintlichen schlechten Image von Open Source. Vielleicht muss man eher daran arbeiten als an dem Thema, es ist was komplett anders jetzt, weil es ist ja nichts anders. Ob das jetzt ein Windows ist, ein Linux ist oder ob das ein Microsoft Office oder ein LibreOffice ist, ist eigentlich vollkommen wurscht, weil letztendlich machen die alle das Gleiche. Nur mit anderen Mitteln. Genau, also das ist tatsächlich etwas, also in den ersten Begegnungen, die ich so sehe in der öffentlichen Verwaltung mit Open Source, muss man tatsächlich erstmal mit diesem Frickel und das ist etwas für spezielle Typen, die wirklich nur mit dem Rechner interagieren. Solche Themen, das muss man aktiv bearbeiten, ne? Also da gibt es Vorurteile, die tatsächlich hingehen, das ist etwas für Computer-Nerds und das ist für die Leute, die einfach viel Spaß an Computern haben, aber ich muss hier arbeiten. Ich muss hier tatsächlich normales Tagesgeschäft organisieren. Ich habe keine Zeit, mich mit Technik auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was tatsächlich immer noch mitschwingt, wenn es um das Thema Open Source geht. Das hebt sich aber relativ schnell, wenn man einfach zeigt, nee, wir wollen auch arbeiten, wir wollen jetzt hier nicht Technik spielen und dann eben zeigt, wie du es eben gesagt hast, ein LibreOffice zu bedienen im Vergleich zu einem Microsoft Office ist in Großteilen tatsächlich ähnlich, in manchen Teilen einfach eine andere Bedienphilosophie. Das kann ich aber durch ein gutes E-Learning tatsächlich auch unterstützen und in manchen Bereichen, ach, sei es mal als Beispiel, Generieren von barrierefreien Dokumenten oder PDF-Dokumenten generell, ist einfach LibreOffice Jahre voraus. Mhm. Und das ist für die Verwaltung dann schon interessant, ob ich jetzt einfach noch 2, 3 Zusatzsoftware brauche oder ob ich einfach hier auf den Button klicke und ich kriege wirklich ein pieksauberes PDF. Ja, vor allem, was für die Verwaltung noch besonders interessant ist, an dem LibreOffice, da kann ich im Zweifel mitarbeiten. Also nicht vielleicht ich als Sachbearbeiter, sondern meine Verwaltung kann daran mitarbeiten. Wenn mir da eine Funktion fehlt, die vielleicht auch andere interessiert, kann ich die da reinbringen oder reinbringen lassen durch meinen Dienstleister, meine IT-Abteilung oder ähnliches. Das kann ich bei Microsoft Windows überhaupt nicht oder bei Word. Da jetzt mal einfach Lob für die Kollegen von der Document Foundation, die tatsächlich jetzt direkt mit uns auch interagieren, direkt mit uns auch Besprechungen durchführen und beispielsweise das Thema Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten, was ich eben hatte, die arbeiten da tatsächlich aktiv dran mit und ich habe es in meiner Verwaltungs-IT-Karriere noch nie gehabt, dass jemand sagt, ja, habe ich verstanden, programmieren wir, kann ein bisschen dauern, aber in einem Monat kommen wir da mit einem neuen Release draus und dann sind schon mal die ersten Funktionen drin. Das ist eine Art von Zusammenarbeit, die sehr, sehr cool ist und man gleichzeitig eben auch merkt, dass das, was mit so ein bisschen Public Money, Public Code auch mal mitschwingt, dass öffentliche Verwaltung tatsächlich da auch einen Impact oder eine Wirkung erzeugen kann, indem man tatsächlich als guter Auftraggeber dafür sorgt, dass sich eine Software weiterentwickelt. Im Gegensatz zu, ich habe eine Lizenz gekauft und ich muss damit erstmal zurechtkommen. Ich habe ja in meinem letzten Podcast mit dem Andreas Reckert-Lotte vom PG Zendis gesprochen, wo hier auch einiges getan wird auf Bundesebene. Und genau das versuchen die ja auch. Also die versuchen ja tatsächlich auch entweder hier Weiterentwicklungsprojekte direkt zu finanzieren oder direkt in der Community die Weiterentwicklung zu unterstützen, so dass Open-Source-Software oder Open-Source-Anwendungen, so wie wir sie in der öffentlichen Verwaltung brauchen, auch für die öffentliche Verwaltung noch besser nutzbar und einsetzbar wird. Genau, also das, ich glaube auch nicht, also es kommt ja häufig immer das Argument, damit kann man Geld sparen. Das ist, glaube ich, das ist ein falscher Einstieg zu sagen, deswegen macht man als öffentliche Verwaltung Open-Source, sondern das Geld, was man sowieso ausgeben muss, kann man deutlich sinnvoller ausgeben, wenn es tatsächlich in Open-Source fließt. Und die Grundregel, die wir auch immer mitgeben, ist, es gibt keine Sonderentwicklung für das Land Schleswig-Holstein. Wir setzen auf die Mainline, wir setzen auf Head. Das heißt, was wir tun, muss in die Mainline einfließen, muss tatsächlich allen auch zur Verfügung stehen, weil wir nicht individuelle Zweige von irgendeiner Software pflegen wollen oder ein eigenes Softwareentwicklungsteam aufbauen wollen, was dann eben ein Fork für uns pflegt, sondern wir möchten gerne, und das setzen wir auch bis jetzt sehr gut um, dass es tatsächlich immer alles komplett zurückfließt und tatsächlich einfach in der Standardlösung mit drin ist. Ja, und letztendlich hilft es dann allen. Also das hilft ja auch dem Unternehmen, was LibreOffice zum Beispiel einsetzt, weil es jetzt auch plötzlich eine Funktion mehr hat, die vielleicht, sagen wir zum Beispiel mal das Thema E-Rechnung besser unterstützt oder ähnliches. Also das kann man ja alles auch nicht nur in der öffentlichen Verwaltung verwenden, sondern auch in anderen Bereichen unseres Landes. Und das Tolle daran ist ja, dass damit dieser Begriff Open Innovation, der so vor 5 bis 10 Jahren so ich finde ihn ja total toll, auch damals schon gehypt wurde, nämlich, dass man tatsächlich Innovation so öffnet, dass man sie gemeinschaftlich machen kann. Das ist tatsächlich mit Open Source Software das erste Mal oder nicht das erste Mal, ist mit Open Source Software tatsächlich aber auch sehr, sehr gut möglich. Und die Beispiele, die du eben genannt hast, sind ja genau der richtige Punkt. Man innoviert gemeinsam vernetzt an einer Lösung. Das ist, glaube ich, das auch Modell für die Zukunft, wie man tatsächlich sowas weitertreibt. Ja, und auch dieser Ansatz Public Money, Public Code, wenn die öffentliche Hand in Open Source Software investiert, dann geht das Geld in die Community und es steht allen zur Verfügung. Also alle Steuerzahler, die irgendwann mal die öffentliche Verwaltung finanziert haben und auch diese Weiterentwicklung finanziert haben, können daran partizipieren. Wenn die öffentliche Hand jetzt Lizenzen kauft von einer proprietären Software, da profitieren dann nur die Aktionäre der Firma. Ja, es gibt jetzt grundsätzlich stimme ich dir zu, es gibt natürlich auch Softwarehersteller, die geschlossene lizenzbasierte Software machen, die dieses Community-Modell auch fahren. Ne? Also dass sie schlicht und einfach sagen, okay, Sie sind der erste Kunde, der das will. Wir sehen da ein strategisches Invest. Wenn Sie ein bisschen sich beteiligen, dann stellen wir das allen anderen Kunden auch zur Verfügung. Das ist dann zwar Public Money und auch, das habe ich gerade für keinen Schwur, also gemeinsam dann auch nutzbare Funktionen für alle, aber es ist eben noch nicht Public Code. Das ist ein Softwareentwicklungsmodell, was wir schon mit mehreren mittelständischen Entwicklern in Deutschland schon gemacht haben, dass wir gesagt haben, ja, ihr macht eine Individualentwicklung für uns, aber die stellt ihr bitte danach allen Kunden auch zur Verfügung. Aus zwei Gründen. Erstmal natürlich Wirksamkeit der öffentlichen Gelder, aber zweitens auch, niemand möchte, dass eine Individualsoftwareentwicklung nur für eine Person oder für eine Einheit entsprechend gepflegt wird, sondern man möchte immer gern, dass es eigentlich zur Standardsoftware wird. Du hast vorhin gesagt, dass man mit Open-Source-Software nicht unbedingt Geld sparen kann. Ich glaube, wie sagt man so schön, im Longtail kann man damit schon Geld sparen. Weil, wenn ich mir die Landschaft in Deutschland anschaue, wer alles irgendwas entwickelt, wie viel Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Entwicklungen es gibt. Ich glaube, wenn wir uns konsequent mit dem Thema Open-Source in der öffentlichen Verwaltung beschäftigen und nicht nur uns mit dem Desktop oder mit den Anwendungen der Sachbearbeiter in Open Source beschäftigen, sondern auch mal in Richtung OZG, ein großes Thema, wirst du wahrscheinlich auch jeden Tag mit zu tun haben, da uns noch viel stärker auf das Thema Open Source versteifen würden, dann hätten wir nicht so viele Mehrfachentwicklungen und in dem Fall könnten wir tatsächlich mit Open Source Geld sparen. Ja, jetzt mal aus der Wirtschaftlichkeit heraus, die wir momentan so überschauen. Bin ja kein großer Fan von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die so über 8 bis 10 Jahre gehen. Dazu ist einfach zu viel Dynamik in der Technikentwicklung und auch zu viel Dynamik im politischen Umfeld, was eben auch direkte Einwirkungen auf die Verwaltung hat. Und das ist tatsächlich bei uns jetzt nicht das Problem, sondern es ist schlicht und einfach der Punkt. Für uns ist der Break-Even so generell bei 4 bis 5 Jahren. Das heißt, wenn wir eine lizenzgebundene Software auf Open-Source-Software umstellen, die Umstellungskosten, die Schulungskosten, das alles drumherum, die Projektorganisation und so, das alles sehen plus Weiterentwicklungskosten, das frisst halt tatsächlich die ersten 4 bis 5 Jahre den Effekt, den man einfach durch die verringerte Lizenzzahlung hat, einfach komplett auf. Natürlich, danach bin ich dann im Bereich, wo ich einfach ernten kann. Wo ich schlicht und einfach dann im positiven Cashflow bin, ich spare damit tatsächlich dann richtig Geld. Aber der Weg dahin ist halt tatsächlich eher lang, bis man dann in den Bereich kommt, dass nachher auch tatsächlich wirtschaftliche Effekte drin sind. Deswegen, das kalkulieren wir momentan nicht mit ein, sondern wir nehmen eher die eben qualitativen Aspekte mit auf, über die wir eben schon gesprochen haben. Also tatsächlich Unabhängigkeit von einem Hersteller, die herausgehen aus der Abhängigkeit von einem Hersteller. Offene Community, offene Entwickler, größerer Markt für Weiterentwicklung, das ist halt das, was eher momentan für uns wichtig ist. Ich finde es großartig, dass das Land Schleswig-Holstein auf Landesebene genau diese Entscheidung getroffen hat. Mir ist jetzt kein anderes Bundesland in Deutschland bekannt, was ähnliche Schritte gegangen ist. Der Bund geht immer mehr in diese Richtung. Wann es da eine konkrete Open-Source-Strategie geben wird, bin ich auch gespannt. Ich hoffe, dass hier noch mehr, also gerade Bund und noch mehr Länder sich in Open-Source oder zu Open-Source verpflichten. Was ja ganz jetzt eine witzige zeitliche Korrelation ist, wir nehmen diese Sendung ja jetzt gerade auf, an dem Tag, an dem der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung tatsächlich auch veröffentlicht wurde. Und wenn man dann reinschaut, sieht man da eben klares Commitment auch für Open Source. Und die zweite Sache, natürlich haben wir in Schleswig-Holstein über mehrere Jahre hinweg an dem Punkt Open Source gearbeitet. Aber es gibt tatsächlich jetzt ja eine Vereinbarung von mittlerweile 10 Bundesländern und dem Bund, dass man dieses gemeinsame Streben nach einem souveränen, auf Open Source Software basierenden Arbeitsplatz und tatsächlich souveränen Betriebsmodellen gemeinsam weiterentwickeln wird. Das heißt, wir sind da eigentlich jetzt schon mitten in einer Bewegung, die dafür sorgt, dass offene Innovationen, offene Software, souveräne Betriebsformen und, wie soll ich sagen, das gemeinsame Weiterentwickeln der Werkzeuge eigentlich schon da ist. Das muss natürlich über die nächsten Jahre vorangetrieben werden. Aber es ist eben nicht so, dass das jetzt nur noch eine Einzelaktion ist von einem kleinen Bundesland, sondern das ist eine generelle Strömung, die sich jetzt auch im politischen Raum, Vergleiche, Koalitionsvertrag, tatsächlich auch wiederfindet. Also von daher glaube ich, dass das jetzt eigentlich der Start ist für einen kompletten Schwenk innerhalb der öffentlichen Verwaltung, was die Sichtweise auf Open Source angeht und auch die Anwendung von Open Source. Ja, dann vielen Dank. Ich kann dir da überall nur beipflichten und ich bin auch ein großer Kämpfer für Open Source, auch vor allen Dingen in der öffentlichen Verwaltung. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mein Gast warst. Ich habe zu danken. Wir sehen und hören uns gelegentlich wieder. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis demnächst. Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Shownotes gibt es auf unserer Webseite unter egovernment-podcast.com. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform oder bei uns auf der Webseite. Wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.